weil er eben die Rolle oder deine Rolle eben nicht antizipieren kann, sich die nicht vorstellen kann und mit dieser Vorwegnahme und dem Verständnis deiner Rolle ganz bestimmte Interpretationen nämlich vollziehen kann. Ne? Das passiert ja oft, dass man Dinge sagt und von anderen werden die eben deswegen als aggressiv verstanden, obwohl das gar nicht so gemeint war. Das ist doch ein Unterschied, Ja, ich wenn du dich glaube, mit. aber Ja, da. im Anfang machen wir weiter. Das ist doch ein Unterschied, ob du, wenn du dich mit deinen Eltern unterhältst oder im Wildfremden in der Straßenbahn. Und da muss man zum Teil auch schon abwägen, ob er auf ganz bestimmte Mimik und Gestik, man wägt das oftmals gar nicht ab und deswegen erleidet man irgendwelche Frustrationen, wenn man eben versucht, mit einer ganz bestimmten Mimik und Gestik irgendwas auszudrücken, meinetwegen durch so Kindersprache, so ein Quatsch, was wir machen. Oder wenn man das eben Fremden gegenüber übertut, dann gucken sie sich ganz komisch an und denken, der hat doch einen Hammer, ne? Der ist doch blöd. Weil man so eine Interpretationsübereinkunft vorweggenommen hat, die aber nicht bestand. Ne? Und angenommen hat, der muss das ja eigentlich verstehen, wie ich mich jetzt gebe und diesen Blödsinn ich mache. Und die anderen, die verstehen das eben ganz anders, als man es erwartet, dass man nicht. Ja, ich glaube, das Wichtige daran ist eben die Erwartungshaltung, die jeweilige Erwartungshaltung, ne? Dass ich in der Lage bin, ich als, also der jetzt spricht, der jetzt mit dem anderen sich unterhält, dass ich eben in der Lage bin, die Erwartungen, die der andere mir gegenüber hat, diese Erwartungen vorwegzunehmen, diese Erwartungen zu mir vorzustellen und daraufhin meine Reaktion, mein Verhalten dem anderen gegenüber in ein ganz entsprechender Weise, nämlich seinen Erwartungen entsprechend, ihm gegenüber trete. Es geht nicht um die Erwartungshaltung, Doch. sondern es geht um die Rolle Ja, speziell. eben. Und die Rolle bezeichnet Haltungen und Einstellungen einer Person im Zusammenhang mit bestimmten Erwartungen. Okay, alles klar. Ja, das stimmt, das was du Eben, durch sagst. die Erwartungen des Ja, anderen bestimmt wird mein Handeln und mein Verhalten dem anderen gegenüber bestimmt. ja. Ja. Indem ich in der Lage bin, die Erwartungen, die er hat, zu antizipieren und mein Verhalten dementsprechend zu korrigieren. Ne? Ist doch alles Okay. klar, stimmt das doch. So, Role Taking, Rollenübernahme, die symbolische Übernahme der Rolle des anderen, ein sich hineinversetzen in den anderen. Daraus folgt, ein Individuum kann sich von außen betrachten, es gewinnt ein Bild von sich selbst, wie es der andere hat. Ein Individuum kann ein ganzes System von aufeinander bezogenen Rollen internalisieren. Das ist gleich einer Antizipation des Generalized Other. Die jeweilige Bezugsgruppe in Situationen wird internalisiert, dient als Kontrollinstanz für Gesellschaft. Die soziale Kontrolle wirkt als Selbstkontrolle, indem das eigene Erscheinen und Handeln aus der Sicht des Generalized Other beurteilt und entsprechend ausgeführt bzw. unterdrückt werden kann. Ein Beispiel für die Antizipation des Generalized Other, das Meat anführt, wäre ein Baseballspiel, in dem nach bestimmten Regeln auf ein gemeinsames Ziel hin kooperiert wird. Die Vergegenwärtigung einer zentralen Rolle in einem solchen System erlaubt zudem ziemlich genaue Voraussagen über die übrigen Rollen, die als dem gleichen System zugehörig erwartet werden dürfen. These. Von der Definition des Generalized Other her könnte ein Aspekt von Entfremdung darin gesehen werden, dass das Individuum unfähig ist, den Generalized Other zu antizipieren und sich stattdessen in den jeweiligen Situationen nur atomistischen Rollen gegenüber sieht. Müsstest du wiederkommen? Symbolische Interaktion, hast du das da irgendwo? Doch, ja. Hier oben war das, habe ich eh nicht richtig aufgepasst. Soziale Kontrolle ist Selbstkontrolle, ne? Eigenes Erscheinen und Handeln wird aus der Sicht des Senoras Ada beurteilt und entsprechend ausgeführt bzw. unterdrückt. Ne? Das hattest du schon gesagt. Die symbolische Interaktion zwischen Stimulus und Response. Man überlegt und handelt mit Einsicht, antizipiert gedenklich die Reaktion des anderen. Die Reflexion konstituiert sich in innerer Konversation des Individuums und der Vergegenwärtigung des Generalized Other. Das kommt die Entwicklung. Ja, jetzt nochmal wiederholen. Also das Generalized Other ist die Sicht des anderen, ne? Der anderen. Innerhalb der Bezugsgruppe, in der ich mich befinde. Und nach diesem Generalized Other, nämlich nach der Sicht der anderen, wie die mich sehen, versuche ich zu handeln und zu reagieren, ne? Ja, er nimmt ein ganzes System von aufeinanderbezogenen Rollen auf. Ja. Ne? Aber immer nur innerhalb einer bestimmten jeweiligen Bezugsgruppe. Ja, nee, es ist jetzt nicht das Problem hier, dass du jetzt versuchst, Verständnis für jemanden zu haben, in den du dich jetzt in diesen Einzelnen hineinversetzt, meinetwegen in deinem Vater, deine Mutter oder deinem Chef oder sonst was, sondern das Problem ist hier, dass du ein ganzes, wie es hier steht, ein ganzes System von aufeinanderbezogenen Rollen internalisierst. Und diesen Vorgang nennt Mead die Antizipation des Generalized, deswegen auch Generalized, ne? Mhm. Des allgemeinen anderen oder wie auch immer. Ja. So, und dieses allgemeine andere oder dieser allgemeine andere oder dieses Internalisieren von einem Gruppennorm letztlich, ne? Mhm. Oder in einer, wie sagt man dazu, wie könnte man dazu sagen? Einer Gruppenkonstitution. Wie immer. Müsste vielleicht ein anderes Wort beibringen. Er wirkt dann als soziale Kontrolle zurück. Ne? Ja, ja. Okay. So, die Entwicklung einer Identität und eines Selbstbewusstseins auf zwei Stufen. A. Die Organisation der Haltungen anderer, dem Individuum gegenüber und gegeneinander im Prozess der kooperativen Interaktion. Die Organisation der Haltungen anderer dem Individuum gegenüber und gegeneinander im Prozess der kooperativen Interaktion. B. Die Organisation der Haltungen des Generalized Other oder der Bezugsgruppe. Diese Haltungen werden als Elemente in der Struktur des Selbst einbezogen, das heißt verinnerlicht. Dieses Selbst spaltet sich in I and Me. Er sagt hier, ein so entwickeltes und organisiertes Selbst spaltet sich in ein I and Me, wie du sagtest. Mhm. Das Me. Das Me ist die kontrollierende, begrenzende und gesellschaftliche Seite, ist der Standpunkt der anderen. Das I ist die spontane, kreative Seite, die Antwort des Einzelnen auf die Haltung der anderen ihm gegenüber. Hm? Ja. Das hieß also, du hast ich und dann das andere, das sind ja immer... Ja, das Mir, das wäre dann wohl das Über-Ich, ne, nach Freud. Ja, so etwas. Diese kontrollierende Instanz, ne? Wobei aber der Freud das nicht in Nee, bei Freud ist die ganze Entwicklung eine andere, das ja, ist klar. Ja. Ja, sicher. Ich meine jetzt nur um das. Wenn man das vergleichen will, ja sicherlich. Nicht vergleichen, aber einem das ein bisschen verständlicher zu machen, was mit mir gemeint ist und ein, ne? Dass man das eben als diese kontrollierende Instanz, die vergleichbar wäre mit dem Über-Ich. Ja, bloß ist auch eine kontrollierende Instanz, das Gewissen, ne? Kontrollierende Instanz ist wahrscheinlich eine ähnliche Funktion, ja. Aber sie basiert auf einer anderen Grundlage, ja, ne? Ja, ist vollkommen klar. Eben. Nicht einmal in der Internalisierung eines Systems von aufeinanderbezogenen Rollen. Ja. Und auf der anderen Seite ist das denn meinetwegen die Internalisierung. Nur das Ergebnis von der Bewältigung des Ödipus-Komplexes dann. Ja. Durch die wird durch diese Sanktionen, die dem während des Ödipus-Konfliktes dem Kind gegenübergebracht werden, auf sexueller Ebene werden, wird das Über-Ich da gebildet durch entsprechende Angst, die durch die Drohung da verursacht wird. Mhm. Ja, sehr schön. Die Sozialisation ist das Lernen von Sprach- und Bedeutungssymbolen, die dann soziale Kommunikation und das Lernen von kulturellen Normen und Werten ermöglichen. Da ist Sozialisation ziemlich eingegrenzt dann. Ne? Ja. Das ist eigentlich dann nur das Lernen von Sprach- und Bedeutungssymbolen. Ja. Durch Role-Taking wird das Kind zum Mitglied der Gesellschaft sozialisiert. Die erste Stufe des Role-Taking, das Playing at a Role, das Kind übernimmt spielend einzelne Rollen, lernt so bestimmte Verhaltensweisen. Vater, Mutter spielen. Ne? Durch das Role-Taking findet eine Internalisierung der elterlichen Verbote statt. Die volle Entwicklung zur Identität erfordert die Fähigkeit zur Übernahme der Rolle des Generalized Other. Auch dies lernt das Kind in Spielen, in denen nach Regeln und in definierten Rollen auf ein gemeinsames Ziel hin kooperiert wird, zum Beispiel im Fußballspiel. Die Interaktion findet hier nur mit Gleichgestellten statt. Dem entspricht, dass nur das Me existiert. Das I bildet sich erst im Verlauf des sozialen Prozesses heraus bei der Kooperation. Das I kann nur als Bewusstheit der Person von sich selbst existieren. Was ich sagen wollte, was meint denn jetzt mit Identität hier? Identität mit der Rolle? Nein, die eigene Identität. Was ist denn die eigene Identität? Ja, dass man dass man die eigene Person erkennt. Dass man eine Stellung einnehmen kann, also eigentlich eine Stellung einer Person, die mich von außen betrachtet, dass ich so eine Stellung einnehmen kann und mich selbst sehen kann, in wie ich aussehe in den Augen der anderen. Denn das muss ich ja können, sonst kann ich ja keine Erwartungen oder eben das Generalized Other nicht antizipieren. Ich meine, damit hier für das erste Mal das Wort Identität hier in diesem Zusammenhang gebraucht. Ne? Ich weiß es nicht genau. Und immerhin hat der Miet, naja, zumindest hier in diesem Tal ganz sicher, immerhin hat der Miet auch andere Begriffe anders gefasst und anders definiert. Mal irgendwie Sozialisation. Mhm. Oder aber, irgendwie war noch irgendwas anderes. Ja, hier steht keine Erklärung mehr zur Identität. Eben, ne? Und hier führt er jetzt den Begriff Identität ein. Und jetzt könnte man zumindest davon ausgehen, da hier keine nähere Erläuterung steht, dass Identität vielleicht auch einen anderen begrifflichen Inhalt hat. Nee, ich glaube, er setzt das die Identität mit diesem I gleich. Das erläutert er dann unten nochmal, was das I eigentlich dann ist, ne? Ich lese mal vor. Die volle Entwicklung zu einer Identität erfordert jedoch nicht nur die Fähigkeit zur Übernahme einzelner unverbundener Rollen, sondern zur Übernahme der Rolle des Generalized Other. Also der Rollen aufeinander, der aufeinander bezogenen Rollen, ja. Ne? Auch dies lernt das Kind im Spiel, und zwar in solchen Spielen, in denen die Kinder nach Regeln und in definierten Rollen auf ein gemeinsames Ziel hin kooperieren, zum Beispiel im Fußballspiel. Die Interaktion findet hier nicht mehr zwischen Eltern und Kind statt, sondern zwischen Gleichgestellten, die ein gemeinsames Interesse haben. Dem entspricht, dass es in der Entwicklung des Kindes zunächst nur das Me gibt, das Kind nur eine Reflexion der Attitüden der anderen ist und die soziale Anpassung im Vordergrund steht. Das I bildet sich erst im Verlaufe des sozialen Prozesses heraus, wenn nämlich das Kind die Existenz anderer selbst erfährt. Im Wesentlichen erst bei der Übernahme des Generalized Other, das heißt, auch bei der Kooperation. Das heißt aber, ne? Nicht auch. Das heißt aber bei der Kooperation. Und so ein eigenes, von anderen ununterschiedenes Selbst in sein Bewusstsein tritt. Das I kann nur als Bewusstheit der Person von sich selbst existieren. Eben, und das ist die Identität. Okay. Ne? Mhm. Finde ich, das glaube ich, ist glaube ich jetzt ersichtlich. Ja. Denn diese volle Entwicklung zur Identität erfordert ja erstmal die Fähigkeit zur Übernahme der Rolle der Generalized Other, ne? Und da existiert erstmal nur ein Me. Mhm. Das Me ist dieses Bewusstsein. Nö, das ist kein Bewusstsein, das ist eine Instanz, die dich befähigt, jetzt meinetwegen ja nach den dich nach Erwartungen der anderen zu verhalten. Und das I entwickelt sich im Laufe deiner Entwicklung, dieses sozialen Prozesses, dieser Kooperation mit anderen. Und das ermöglicht dich dann, dass du deine Person sehen kannst, wie dich andere sehen, und du aufgrund dessen dann bewusst auf die Erwartungen der anderen reagieren kannst. Mhm. Kann man glaube ich so sagen, ne? Ist diese Kritik noch mit bei dir drin? Ja, habe ich noch die Kritik. Die Fähigkeit des Role-Taking wird nicht erklärt, sie scheint aber nicht angeboren. Sie wird in verschiedenen Gesellschaften im unterschiedlichen Ausmaß gelernt. In Klassengesellschaften ist Role-Taking nur innerhalb der Klassen möglich. Ein Generalized Other auf gesellschaftlicher Ebene kann nicht internalisiert werden, da auf dieser Ebene ein gemeinsames Interesse fehlt. Das war wohl so generelle Kritik, ne? Und jetzt etwas spezifizierter. Die Begriffe des Interaktionismus aus der Analyse von Interaktionsformen zwischen Erwachsenen entwickelt. Unter Umständen ist Übertragbarkeit auf frühkindliche Sozialisation nicht möglich. Also, dass man eben diese Begriffe des Interaktionismus aus Interaktionsformen von Erwachsenen analysiert hat und der Mieter das praktisch übertragen auf die frühkindliche Entwicklung, auf die frühkindliche Sozialisation, wie das Kind nun das Mi und das I und so weiter lernt. Ne? Ja. Die Sozialisation, der Sozialisationsmechanismus des Role-Taking klärt nicht, unter welchen Umständen es überhaupt möglich ist. Die Fragen nach schichtspezifischen Unterschieden sind in dieser Fähigkeit sind nicht geklärt. These: Unterschichtkinder werden in frühkindlicher Sozialisation, den Unterschichtkindern wird in frühkindlicher Sozialisation das Modell der gegenseitigen Role-Taking nicht vermittelt. Das heißt, sie können die Fähigkeit zum kommunikativen Handeln nicht entwickeln. Daraus folgt eine Benachteiligung im Hinblick auf das Interaktionsverhalten in der Schule, weil sie die Intentionen des Lehrers nicht erfassen können und sie ihrerseits die eigenen Intentionen nicht vermitteln. Hörst du mir zu? Mhm. Eine ausschließliche Betrachtung repressionsfreien Handels verteilt die Gewichte in einer repressiven Gesellschaft falsch und verstellt so den Blick auf die Wirklichkeit. Das ist deren Kritik darin. Ja. Die Rollentheorie von Talcott Parsons. Das ist Seite 61 bis Seite 69. Ja. Parsons Interesse gilt den Bedingungen für die Selbstregulation von Systemen. Unter Systemen versteht er die verschiedenen Ebenen, auf denen die Handlungen ablaufen. Ihm geht es im Allgemeinen darum, einen Rahmen abzustecken, in dem Sozialisation bei ihm zu sehen ist. Mhm. Er unterscheidet zwischen drei Systemen. Das erste ist das personale System. Darunter versteht ihr den Zusammenhang der Handlungen eines Handelnden. Das zweite ist das soziale System. Das wären die Handlungen mindestens zweier Handelnden. Und drittens das kulturelle System. Das ist das System von Normen, Symbolen und Werten. Ein soziales System besteht dann, soziales System heißt, solche Handlungen, die ihrer Intention nach an Handlungen anderer orientiert sind. Den strukturellen Rahmen für das soziale System bilden die Rollen. Die Rollen sind immer komplementär, das heißt, vom Handelnden werden immer gleichzeitig die eigenen Erwartungen an den anderen und dessen Erwartungen an einen selbst gedacht. Die Sozialisation ist ein Lernprozess, der der Übernahme der notwendigen Orientierungen zum befriedigenden Handeln in einer Rolle dient, das heißt der Verinnerlichung von Normen. Im sozialen System sind solche Handlungen organisiert, die ihrer Intention nach an den Handlungen anderer orientiert sind. Den strukturellen Rahmen für die sozialen Handlungen bilden Rollen. Dabei sind Rollen immer komplementär, das heißt, es werden von den Handelnden immer gleichzeitig die eigenen Erwartungen an den anderen und dessen Erwartungen an einen selbst gedacht. Also der Rollenbegriff beinhaltet beides. Einmal die eigenen Erwartungen und die Erwartungen an den anderen. Ja, also die eigenen, einmal beinhaltet auf der einen Seite meine Erwartungen an den anderen, ja. Zum anderen die anderen Erwartungen an mich. An mich selbst, jawohl. Mhm. Geht nun der Handlungspartner, Alter genannt, lateinisch. Ach so, ich bin ja kein Lateiner. Nein. Nicht auf die Bedürfnisse des Handelnden Ego ein, heißt ich, ein Alter. Das ist mir schon klar, ja. Die dieser von dem anderen, Alter also, befriedigt haben will, so verhält sich Alter nicht rollenkonform. Das Gleichgewicht des Systems ist gefährdet. Dieses Bedürfnis, durch Gleichgewicht größtmögliche Befriedigung zu erhalten, ist zunächst Strukturprinzip für personale Systeme, also Individuen, wo es in der Regel zutreffen mag. Parsons überträgt es jedoch auf soziale Systeme, wo die bedürfnisbefriedigende Wirkung von Gleichgewichtszuständen mehr als fragwürdig ist. Punkt. Sozialisation ist bei Parsons ein Lernprozess, der der Übernahme der notwendigen Orientierung zum befriedigenden Handeln in einer Rolle dient, das heißt der Verinnerlichung von Normen. Dabei wird nach dem Grundsatz der Komplementarität mit der eigenen Rolle immer zugleich auch die des Partners gelernt. Die ersten entscheidenden Schritte der Sozialisation erfolgen innerhalb der Familie, und zwar der Kernfamilie, die aus Vater, Mutter, Sohn und Tochter besteht. Diese Familienkonstellation enthält bereits die wichtigsten Rollen, die aller späteren Sozialisation als Grundlage dienen und durch Hinzutreten neuer Dimensionen weiter differenziert werden. Bei der Analyse des Verinnerlichungsprozesses stützt Parsons sich auf Freud, konzentriert sich jedoch dabei auf die stabilisierenden Aspekte der Identifizierungs- und Internalisierungsvorgänge. Punkt. Die Problematik konflikthaft sich widerstreitender oder mit der Realität unvereinbarer Werte und Verhaltensweisen, die ja für die Psychoanalyse gerade zentrales Thema ist, tritt demgegenüber in den Hintergrund. Der Sozialisationsprozess verläuft nach dem Konzept in 5 diskontinuierlich miteinander verbundenen Phasen mit jeweils einem Zustand relativer Stabilität und einem Wandlungsprozess. Das konnte ich dann noch wieder vorlesen. Mhm. Die ersten drei Phasen. In den ersten drei Phasen ist die Familie der Sozialisationsagent und danach die Peergroup und die Schule. Jede Phase ist gekennzeichnet durch Internalisierung eines bestimmten Objektsystems. Die Differenzierung der Objektbeziehungen von Phase zu Phase nach dem Prinzip der Zweiteilung. Die erste Phase ist die Identifizierung mit dem Mutterobjekt. Die Befriedigung der kindlichen Bedürfnisse ist vollständig abhängig von der Mutter, ohne deren Verhalten zu beeinflussen. Hier findet die Internalisierung eines Objektsystems statt. Das ist das Objektsystem der Abhängigkeit. In der zweiten Phase findet eine Differenzierung des internalisierten Mutterobjekts statt. Das Kind manipuliert nun aktiv sein bisher gezeigtes Verhalten durch die Orientierung an Erwartungen der Mutter, deren Verhalten auch durch diese Orientierung beeinflusst wird. Durch die Übernahme der eigenen Rolle wird das Kind nun zum vollen Interaktionspartner. Hier werden zwei Objektsysteme internalisiert, einmal die Abhängigkeit und demgegenüber die Autonomie. In der dritten Phase findet ein Erwerb der Kategorien der Instrumentalität und der Expressivität statt. Instrumentelle Rollen regulieren das Verhältnis eines Systems zu seiner Umwelt. Expressive Rollen haben die Funktion der Spannungsbewältigung und der Integration innerhalb des Systems. Entscheidend für diese Phase ist die kognitive Unterscheidung der Rolle des Sozialisationsagenten in die Rolle der Mutter und die des Vaters. In der vierten Phase findet der Erwerb der Kategorien universalistisch und partikularistisch statt. Sie sind von wesentlicher Bedeutung für die Fähigkeit zum Denken in allgemeinen Kategorien. In der fünften Phase findet eine Unterscheidung von zugeschriebenen und erworbenen Rollen statt. Das ist gleich dem Erwerb der Kategorien Quality und Performance. Quality-Eigenschaft und Performance, die Erfüllung. Am Ende des Sozialisationsprozesses sind grundlegende Interaktionsmuster, die ein integriertes Rollenverhalten in jeder Situation ermöglichen, vorhanden. Die Internalisierung von Objektsystemen vollzieht sich in einem ständigen Interaktionsprozess. Bestimmte psychologische Mechanismen werden wirksam. Die Konditionierung, kognitive Diskriminierung und Generalisation, die Fähigkeit zu libidinöser Besetzung von Objektbeziehungen. Die Bildung einer positiv besetzten Bindung zwischen Kind und Sozialisationsagent ist eine Voraussetzung für erfolgreichen weiteren Verlauf der Sozialisation und setzt einen bereits sozialisierten Interaktionspartner voraus, nämlich die Mutter. Das Ziel des Sozialisationsagenten ist die Diskriminierung zwischen erwünschten und unerwünschten Verhalten. Auf die Phase der Befriedigung kindlicher Bedürfnisse folgt die Phase der Frustration. Okay, fange ich an. Also Pasens versteht unter einer Rolle, dass jemand in seiner Handlung die Erwartungen des anderen an ihn selbst und seine eigenen Erwartungen an den anderen berücksichtigt werden. Ne? Ey! Ja. Du äußerst dich doch mindestens, nicht die Frage. Und wenn zwischen mindestens zwei Personen eine Interaktion, kann man das sagen? Ich habe immer den Begriff benutzt. Also eine Interaktion stattfindet zwischen mindestens zwei Personen und die Handlungen der einzelnen Personen eben nach diesen Erwartungen der anderen orientiert sind, dann nennt er das ein soziales System. Mhm. Der Parsons. Mhm. Und er sagt über den Sozialisationsprozess, dass innerhalb dieses Prozesses die Normen und Werte verinnerlicht werden, nachdem man seine Handlungen orientiert. Mhm. Und diese Sozialisation, die erste Phase der Sozialisation, finden in der Familie statt, in der sogenannten Kernfamilie, die aus Vater, Mutter, Sohn und Tochter besteht. Ja. Und zwar nennt man das Kernfamilie, weil eben in dieser Konstellation genau die Rollen schon vorhanden sind und dadurch auch genau die Rollen erlernt werden, die auch im weiteren Verlauf Grundlage sind für weitere Verinnerlichungen der Rollenübernahme.